Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepp und ich heiße euch herzlich willkommen zu Euthanasie bzw. Sterbehilfe im Format Gefährliches Halbwissen. Mord wird verstanden üblicherweise als das Töten eines Menschen aus niederträchtigen Motiven heraus. Und mir scheint, diese Beschreibung trifft auf die Selbsttötung, wenn ich jetzt diesen Begriff vorziehe, wohl kaum zu. Ich möchte da meine Meinung darüber sagen oder die Punkte, wo ich mir denke, das fehlt vielleicht noch ein bisschen, dass sich da alle Leute Gedanken darüber gemacht haben, um was geht's eigentlich. Wir definieren hier mal Begriffe, und zwar Mord, das geschieht aus Niedertracht, gegen den Willen des Opfers wird ihm hier das Leben genommen. Wenn man hergeht und sagt Sterbehilfe, ja, dann ist es so, dass man sagt, das Opfer, unter Anführungszeichen der Patient, der Kranke, will das, und dann ist der Arzt berechtigt, ihm eben irgendein Medikament zu verschreiben, damit er aus dem Leben gehen kann. Also ist es definitiv mit dem Willen des Opfers und nicht aus Niedertracht, sondern eben um diesem Menschen zu helfen. Euthanasie ist definitiv bei unheilbaren Kranken, also das ist physische, kranke Menschen, die meist nur eine kurze Lebenserwartung haben, mit sehr viel Schmerzen, aber auf jeden Fall unheilbar krank mit sehr vielen Schmerzen, gehört hier dazu. Wir haben hier die aktive Sterbehilfe, hier darfst du Tabletten verschreiben und dann stirbt dieser Mensch, oder das Begleiten beim Suizid. Wenn beides nicht geht, dann wärst du sogar mitverantwortlich, wenn du weißt, der will sich töten und du tust hier nichts, also das könnte so weit sogar gehen. Wir haben hier das Problem eben, wie das jetzt rechtlich ist. Es gibt dann Leute, wo sich zum Beispiel der Ehepartner getötet hat, weil er diese Schmerzen nicht mehr ausgehalten hat, und dann ist der andere Ehepartner eben zur Verantwortung gezogen worden und da ist gesagt worden, hey, das kann natürlich nicht sein, wir haben da Gesetze dagegen. Und das kann eben dort auch tatsächlich sein, dass Kranken einen anderen Weg suchen, also das sind mal die Grundprobleme, du kannst keine Tabletten verschreiben, wenn aktive Sterbehilfe nicht möglich ist, und dann kann es sein, dass Menschen hergehen und sich eine Pistole nehmen und sich so das Leben nehmen müssen. Es ist natürlich, das Leben zu nehmen, nie ein schöner Weg, aber mir dünkt, es wäre wohl angenehmer, das dann mit irgendwelchen einer Injektion zu machen, wenn ich das selber will, als ich muss mir selbst das Gehirn wegschießen und kann noch nicht mal den Ehepartner fragen, weil sonst ist der überhaupt im Knast. Legal in Europa ist die aktive Sterbehilfe in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Spanien. In Portugal gibt es gerade so eine Gesetzesüberprüfung. In der Schweiz gibt es das aktive Begleiten. Gerade Menschen aus deutschsprachigen Ländern fahren dorthin, weil die Schweiz sagt, dürft ihr auch von anderen Ländern kommen? Ja, ihr dürft das bei uns machen. Und in der EU gibt es einen Gesetzesentwurf und da ist, wird gerade diskutiert. Ja. Hat ein Mensch das Recht hier auf Selbstbestimmung? Hat es nicht, darf ein anderer dabei helfen, darf ein anderer nicht dabei helfen, und welche Stimmen werden hier gewichtig, also welchen Stimmen hört man zu? Und ich bin der Meinung, wenn man hier eine gewichtige Stimme hat, dann sollte man sich das wirklich genau durchdenken, und zwar alle Punkte, nicht nur die eigenen. Und gerade bei den Gegnern habe ich so das Gefühl, die denken eben ihre Punkte durch, aber nicht unbedingt an die Patienten. Deswegen will ich euch sagen, ja, wie ich das mit den Schmerzen sehe, wenn du wirklich ewige Schmerzen hast, es kann sein, du kannst nicht sitzen, du kannst nicht liegen, du kannst nicht stehen, du musst ständig deine Position verändern, du kannst dadurch nicht schlafen, Schlafentzug ist Folter, also das ist so mal das erste Stadium, wo du sagst, ja, ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren, ich kann nicht hergehen und sagen, boah, ich schaue mir heute einen Film an, dann habe ich mal 2 Stunden Ruhe, sondern du musst dich ständig umpositionieren, es tut die ganze Zeit weh, du kannst keine Unterhaltung mehr einfach konsumieren und es geht dir gut, ja, du wartest einfach nur auf schmerzfreie Zeit, wenn das überhaupt möglich ist. Und dann gibt es aber so die Idee, okay, sobald die Schmerzen zu hoch sind, dann nimmst du Medikamente und dann ist es wieder gut. Ja, das ist ein schwerer Irrglaube, weil du bist da nicht schmerzfrei. Also es gibt gewisse Situationen, wo du durch Medikamente schmerzfrei werden könntest, aber das ist sogar selten. Aber zu glauben, ich komme hier ins Krankenhaus, kriege meine Dosis und dann bin ich schmerzfrei, ist ein Irrglaube. Ich habe selbst eine Operation gehabt und brauchte danach 6 Morphiumspritzen, und dann gehen sie her, geben sie dem alleine und dann warten sie, ja, 20 Minuten, 30, 40, während du da leidest, dann überlegen sie, kann ich dir noch eine geben, die sind voll dran, wenn sie dir zu viel geben. Ja, das ist natürlich, wie weit ein Stadium fortgeschritten ist, aber die können dich da nicht vollpumpen, das heißt, die müssen immer warten, brauchst du mehr, ist der Arzt da, sagt der Arzt, das ist okay, wer übernimmt die Verantwortung, kann man dir mehr spritzen, was auch immer. Aber das ist nicht so, dass du da volle Kanne reingeballert bekommst und dann geht's dir gut, sondern das wird langsam aufgebaut. Je mehr Schmerzen du hast, je mehr du vom Krebs zerfressen bist oder so, desto eher werden diese Dinge nicht helfen. Ne? Beziehungsweise eben nur den Schmerz ein bisschen weniger schlimm machen, aber immer noch, das kann immer noch sein, dass der sehr, sehr, sehr, sehr schlimm ist. Das heißt nur, es gibt eine gewisse Art der Linderung, das ist ein bisschen weniger als vorher. Das heißt aber noch nicht, dass es insgesamt wenig ist. Also ich nehme hier irgendwelche Medikamente und Drogen und dann ist gut. So ist es meistens nicht. Da hängt viel daran, bis du da mal das Ganze eingependelt hast, dass du vielleicht die Schmerzen ertragen kannst. Kann das sehr lange dauern und dann wirst du resistent gegen diese Drogen. Ne? Und dann brauchst du mehr und mehr und mehr. Also das ist auch nicht so, dass wenn du dann ein, zwei Jahre im Krankenhaus liegst, dass die dann ständig helfen, sondern das baut mit der Zeit ab. Und dann ist noch der Punkt, nicht jeder reagiert gleich auf dieselben Drogen. Ja, es gibt Leute, die mögen sehr gern Alkohol, mögen das Gefühl beim Alkohol, nicht am nächsten Tag vielleicht, aber mögen diese Art der Bewusstseinsverzerrung. Andere mögen das gern bei Cannabis. Ich habe bei einer zweiten Operation dann einen anderen, so einen richtigen Cocktail bekommen, warum auch immer. Aber ich habe gemerkt, wie ich doch relativ logisch noch denken konnte, aber so ein Schwall von Gefühlen über mich gekommen ist und ich fand das so richtig unangenehm. Ja, das mag anderen sehr gefallen. Ich mag das gern zuordnen. Ich mag das nicht, wenn irgendwie alles langsamer wird in meiner Psyche. Das finde ich total furchtbar. Und für viele Leute kann das schon quälend sein, dass sie dann nicht mehr zurechnungsfähig sind und ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben. Also nicht für jeden ist das so, naja gut, dann kriegst du tolle Drogen, ja, bist schmerzfrei und dann geht's dir gut. Ja. Für viele Menschen kann das auch sehr, sehr quälend sein, hier unter Drogeneinfluss zu sein. So, nächster Punkt ist so, es kann sein, ja, du siehst nichts mehr. Na, kannst nicht mehr Fernsehen gucken. Ich glaube, für viele Menschen ist das schon ein richtig harter Einschnitt. Ja. Sagst, okay, höre ich Hörbücher, dann hörst du nichts mehr. Und dann ist schon fast aus, ja. Wenn du nichts mehr schmeckst, kannst du auch nichts mehr essen, aber du hast keinen Input und keinen Output. Es kann einfach so sein, dass du keine Unterhaltung mehr konsumieren kannst. Du kannst dich noch nicht mal mit anderen Menschen unterhalten und kannst nicht irgendwas lesen, du kannst nicht irgendwas anhören, irgendwas ansehen. Du hast keinen In- und Output mehr. Du kannst vielleicht wegen dem Schmerz nicht schlafen. Das heißt, es kann sein, du bist in deinem Körper wirklich eingesperrt. Du bist in deinem eigenen Körper begraben. Und das vielleicht über Monate oder Jahre. Und das Einzige, was du hast, sind die Schmerzen. Die dringen meist noch durch. Aber du kannst so gar nichts mehr konsumieren. Und Langeweile ist für viele quälend bis hin zu Folter und Belanglosigkeit genauso. Ja? Also, wenn du hier gar nichts hast, kann das extrem unangenehm sein oder wird das für die meisten Menschen extrem unangenehm sein, wenn sie so sich einfach nicht mehr austauschen können. Du bist quasi alleine. Du kannst dir das so vorstellen, du bist die ganze Zeit alleine. Wer sich da mal so ein Gefühl holen will, ich finde die Serie von Netflix Black Mirror, also wie Schwarzer Spiegel, da geht es nicht darum, aber sie bauen das immer wieder ein, dass du irgendwie in der Psyche dann alleine bist. I don't want to be in here. I don't want to be in here. Zum Beispiel White Christmas, also wie weiße Weihnachten, da ist dann eine Frau einfach in so einem weißen Raum, die leidet nicht, die hat keine Schmerzen, aber es ist einfach für Monate lang, hast du keinen Input, nichts zu tun, keine Abwechslung, es ist absolut belanglos, wie quälend das sein kann. Gerade in dieser Serie kommt das sehr oft vor, was ist, wenn ich deinen Geist entkoppel, ja, oder dich in deinem Körper begrabe. Ich glaube, das ist mit Miley Cyrus. Ich finde das immer extrem unangenehm. Also, wenn mir das irgendwo gezeigt wird, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das wahrscheinlich unglaublich unangenehm ist, wenn du einfach nur in extremer Belanglosigkeit hier irgendwo dahin vegetierst. Ne? Und dann haben wir noch ein Problem, du hast kein Ziel mehr. Ja, auf was arbeitest du denn noch hin? Ja, nicht jeder glaubt an Gott und dass das die Prüfung ist, um ins Paradies zu kommen, sondern du wartest einfach aufs Sterben. Es wird keine Wunderheilung geben. Und selbst wenn man dann Krebs heilen kann, dann ist dein Körper schon so kaputt. Lebst halt noch 3 Wochen, aber das war's. Also das ist nicht so, dass du dann ein großes Ziel hättest, wenn du jetzt einen Unfall hast und weißt, mit viel Training komme ich wieder hin und kann wieder normal leben, dann ist das ganz was anderes, als wenn du weißt, naja, ich warte einfach und je länger ich lebe, desto länger habe ich einfach Schmerzen. Also einfach die Zeit der Qualen wird verlängert. Es ändert nichts anderes daran. Und ja, da sagt man eben, es könnte so sein, dass man Menschen hier die eigene Kontrolle überlassen sollte. So, wie positioniert sich die Kirche? Natürlich haben die evangelische und die katholische Kirche hat hier einfach ein schweres, gewichtiges Wort in Europa oder im deutschsprachigen Raum, weil die dort eben doch sehr dominant sind. Und das Erste, was mal so kam, war, Menschen dürfen nicht über das Leben bestimmen. Ja, okay, da gibt es ein Gebot. Menschen töten täglich andere Menschen. Ja. Es sterben jedes Jahr viele Millionen Menschen und davon werden viele getötet. Ja, die Kirche ist jetzt auch nicht die Organisation, die als Erstes dagegen vorgeht, dass Kriege beendet werden oder sehr, sehr intensiv dagegen vorgeht. Das mag schon mal sein. Aber das ist jetzt nicht das, was ganz oben auf ihrer Fahne steht und jetzt sagen sie, na, Menschen dürfen nicht andere töten. Das kommt ständig vor, ja, und hier geht es darum, dass Menschen leiden, das ist in viel kleinerem Rahmen. Okay, da zeigen sie auf. Von der evangelischen Kirche, zumindest habe ich sehr viel von evangelischen Pfarrern gehört, kommt so die Idee, der Druck auf Menschen zur Existenzberechtigung könnte erhöht werden. Ja. Es könnte so sein, dass man dann sagt, naja, warum lebst du noch? Ja, kostet viel Geld hier das Krankenhaus und du wirst eh sterben, jetzt bring dich doch mal um. Ja, das kann sein. Das kann natürlich sein und das muss man vorher auch sehen. Das könnte ein großes Problem werden. Allerdings ist das noch lange hin. Ja, jetzt muss das Ganze mal überhaupt anlaufen. Also, dass das als Erstes das große Problem ist, ist sehr unwahrscheinlich. Und dann ist das, es könnte zu Problemen kommen, es wird ganz sicher zu Problemen kommen, ist kein logischer Schluss von einem Argument, dann tun wir es nicht, dann sind wir dagegen. Das ist Quatsch, so funktioniert Logik nicht, sondern dann müsstest du ein Verhältnis machen, dann müsstest du sagen, naja, das und das sind die Probleme, die uns erwarten, das und das ist das Gute, das wir tun, oder so wichtig ist das, den Menschen hier Eigenverantwortung zu überlassen, wie ist denn das Verhältnis? Und dann kann ich sagen, ich tendiere in die eine oder andere Richtung. Das machen sie natürlich nicht, weil die Statistik wahrscheinlich gegen sie ausgehen würde, beziehungsweise wer kann die schon erstellen? Ja, natürlich kann es zu dem Problem kommen oder wird es irgendwann, aber das kannst du jetzt noch nicht einschätzen. Das wäre so, als würdest du sagen, naja, Entwicklungshilfe in Afrika könnte ein Problem sein, dann lassen wir es verhungern. Ja, oder Kirche könnte auch keinen Gott geben, dann schaffen wir alle Kirchen ab. Ja, wir haben keinen Gottesbeweis, wir haben Leib-Seele-Problem. Also, wenn es irgendwie unsicher ist, dann einfach weg mit dem Ganzen und dann tun wir nichts. Also da hätten sie es wahrscheinlich nicht so gerne. Und deswegen ist das einfach ein Argument, das haben sie sich ausgesucht, wo sie gedacht haben, das ist ein starkes Argument, ja, das nehmen wir her. Und dann können wir sagen, liebe Leute, ja, wir müssen halt dagegen sein. Es geht um die Wichtigkeit der Kirche, ja. Viele Leute treten aus, viele Leute haben eine andere Religion, also viele sind schon ausgetreten, immer mehr treten aus, viele Leute glauben nicht an die Kirche, viele Leute haben eine andere Religion. Die Kirche hat hier kein relevantes Stimmrecht. Ja, sie vertritt viele Leute, das kann sie dann als Vertreter tun, aber dann muss das auf einer menschlichen Ebene kommen, aber die Kirche an sich ist für viele irrelevant. Ja, das ist gut, Menschen sagen, hey, schön, wenn du an Gott glaubst, ja, ich glaube nicht dran, mir ist es egal, was, wenn du glaubst, da ist ein Typ mit Rauschebart, der auf einer Wolke sitzt, der barmherzig und allliebend ist, der hat in der Sintflut alle Menschen mal kurz getötet, ja, also so nett finde ich den nicht. Ich will nicht, dass jemand, der glaubt, wir müssen da uns vor Gott beweisen, weil der Gott existiert nur für dich. Wenn du dran glaubst, mag dieser Gott für dich existieren. Für mich existiert er nicht, deswegen kannst du bei sowas nicht deine Stimme reinwerfen. Für Menschen, die es betrifft, die aber dann nicht ins Paradies kommen. Die sind vielleicht nicht getauft, ja. Warum sollte für sie das wichtig sein? Das macht alles nicht zum wirklichen Sinn. Was die Kirche hier tun könnte, ist Empathie zu zeigen. Ja? Die Kirche könnte sagen, oh mein Gott, diese Menschen leiden so viel, wir müssen was gegen das Leid tun. Politik ist einfach nicht Sache der Kirche. Wir haben die Säkularisierung, wir haben die Trennung zwischen Staat und Kirche. die Kirche könnte hergehen und einfach sagen, wir versuchen das Menschliche rauszubringen, nicht Politik zu machen oder irgendwann später könnte ein Problem kommen, sondern wir sagen ganz klar, die Menschen geht schlecht, da muss man was dagegen tun. Ja, also diesen Standpunkt können sie einnehmen. Was macht die Kirche? Sie macht Politik. Ja, sie sagt, okay, unsere Organisation, die sind Bröckeln, ja, Gott hat gesagt, du sollst nicht töten, natürlich können die diese Position nicht einnehmen. Da müsste man sich ein bisschen verändern und anpassen. Und ich glaube, die Kirche schadet sich auch damit, ja? Weil einfach viel mehr Menschen inzwischen in diese Richtung gehen, naja, Selbstbestimmung ist wichtig, ja, und die Kirche ist wieder die, die als letztes hier mitmacht. Also sie tun schon auch viel, um ihre Gläubigen zu verlieren. Und dann muss man sich auch noch fragen, ja, der Staat sollte auf die Rechte achten und wo genau die Kirche hier wirklich in die Politik eingreifen darf. Wir haben diese Probleme zwar immer seltener, diese Beispiele, aber man muss sich schon mal ansehen, wie oft die Kirche tatsächlich immer wieder mal irgendwo in die Politik eingreift. Und Gott wird hier aus der Verantwortung genommen, ja, weil, naja, wenn Gott alles macht, ist auch dafür verantwortlich. Und auch der Kirche ist klar, dass so Belanglosigkeit eine Art der Strafe ist. Wir haben in der katholischen Religion das Purgatorium, das Fegefeuer, ja, da kommst du hin, wenn du jetzt nicht gesündigt hast, aber nicht getauft bist zum Beispiel. Und dann ist es dort eben einfach ewige Belanglosigkeit. Dort ist einfach nichts. Ja? Also sogar die Mythologie und die Religion nehmen das her als Druckmittel, dass Menschen Angst davor haben, zum Beispiel in ihren Körpern gefangen zu sein. Also sollte so eine Organisation auch verstehen, wie das für einen Menschen ist, wenn der quasi die nächsten paar Jahre mit Schmerzen Fegefeuer ist. Ja. Was soll man denn dazu noch sagen? Offensichtlich geht es ja wohl kaum. Aber natürlich können Psychologen und Priester das wollen, müssen sogar diesen Sterbeweg hier betreuen. Und ja, wenn jemand an Gott glaubt, dann ist ja das ein schönes Ziel. Also das ist ja toll, wenn dort Priester sind. Sie haben ja definitiv ihre Aufgaben, die sie wahrnehmen sollten und oft auch wahrnehmen. Aber teilweise eben auch Sachen, wo sie nicht so ganz hingehören. Ein Schutz der Ärzte dünkt mir auch, dass das sehr wichtig wäre. Man muss halt hier Ärzte irgendwie schützen und nicht zwingen, dass sie solche Rezepte ausstellen. Also das ist auch präventiv überlegt, aber ich finde, wenn ein Arzt einen hippokratischen Eid leistet und sagt, hey, ich möchte Menschen helfen, es ist voll okay, selbst zu sterben, bevor man irgendeinen anderen getötet hat, ohne dass man einen anderen getötet hat. Also du kannst keinem aufzwingen, er muss dann die tödliche Injektion setzen oder Tabletten verschreiben, dass der andere sich das Leben nimmt. Also das müssen Leute freiwillig tun, sie dürfen auch dafür nicht besonders viel Geld bekommen. Es darf kein Geschäft werden, dass ein Arzt sagt, du, ich glaube, das wird total schmerzhaft, besser du tötest dich bald mal, ich verschreibe dir das und dann kassiert. Ja? Also das darf auf keinen Fall passieren. Das muss irgendwo aus der Barmherzigkeit oder aus der Nettigkeit der Ärzte kommen. So die Grundsachen werden bezahlt, aber das muss gleich viel sein, als wenn er weiter betreut, Geld bekommt er eben, aber es darf kein Geschäft draus gemacht werden. Sie müssen aber auch irgendwie geschützt werden. Nicht, dass sich ein Arzt verpflichtet, hier jemandem was zu verschreiben, was tödlich ist und dann selbst psychologische Störungen hat. Ja, und dann kann man sich noch überlegen, wie der Staat das überhaupt rechtfertigt. Und da gibt es so von Sokrates, glaube ich, mit Kriton die Idee, naja, wenn du länger in einem Staat bleibst, du hättest die Möglichkeit wegzugehen und du bleibst dort, akzeptierst du die Gesetze, die es dort gibt. Das ist ziemlich interessant, wie Staat macht Fehler, Gesetze machen Fehler, ja, wie weit akzeptiere ich das, wo akzeptiere ich das nicht. Da kann man gerade in der Philosophie sehr viel drüber nachdenken. Ja, irgendwann akzeptiere ich, dass die Rechte oder die Gesetze einfach in der EU so sind, ja, und ich habe halt dann kein Recht auf Selbstbestimmung, dass mir jemand eine tödliche Dosis gibt. Auf der anderen Seite muss man hier sagen, okay, ich verstehe das alles im Zusammenleben mit anderen Menschen. Ja, die meisten philosophischen Sachen beziehen sich hier, oder wenn man über Staat überlegt, beziehen sich hier auf das Thema, was ist beim Zusammenleben mit anderen Menschen. Ja. Mit welchem Recht sie mir jetzt das Recht auf Selbstbestimmung nehmen, ja, mit welchen Argumenten, ist hier schon sehr, sehr fragwürdig. Ja. Menschen töten sich ja nicht meistens sehr gerne, gibt natürlich Selbstmörder, aber hier ist auch ein Grund dahinter. Und das soll auch so sein, ja, du hast, okay, definitiv hier körperliche körperliche Probleme, irgendeine Krankheit oder so, dass der Tod schon vor der Tür steht oder sehr lange Schmerzen. Und aufgrund dieser Basis muss man dann Parameter erfinden, Indikatoren und sagen, gut, da darf ich diesem Menschen das Recht nicht nehmen. Zumindest geht es jetzt sehr stark in diese Richtung. Also es muss ganz klar einen triftigen Grund geben, warum jetzt hier jemand wirklich diese Betreuung bekommt, dass man sagt, okay, ja, also du kannst das beantragen und wirst dann hier eben beim Sterben begleitet und dann kriegst du irgendwann deine Tabletten oder wie auch immer. Und dann glaube ich noch, dass man ein Thema ansprechen sollte, ja, und auch hier sage ich, okay, das ist eben vorausgedacht, ja, was könnte sein, aber das ist nicht zwingend ein Argument, dass man es dann nicht tut, und zwar ganz einfach, wie sieht es mit psychischen Selbstmördern aus oder mit psychischen Störungen, Verhaltensstörungen, man nennt es Persönlichkeitsstörungen bei Menschen, weil früher oder später könnten ja auch Menschen mit Persönlichkeitsstörungen kommen und sagen, Entschuldigung, ich leide auch, ja, ich will auch diese Sterbehilfe hier, eine aktive Sterbehilfe hier irgendwie beantragen. Und viele Menschen, glaube ich, würden sagen, wenn ich einen offenen Bruch habe beim Arm und da steht der Knochen raus, ja, du hast ein Problem. Ja. Und bei Persönlichkeitsstörungen ist es oft so, man sieht das nicht, ja, oder man sagt so, naja, reiß dich zusammen, musst du nur ein bisschen stärker sein und dann ignoriere oder verhalte dich halt anders, ja, verhalte dich richtig, und da ich das ja nicht klar sehen kann, gibt es dann eben Trittbettfahrer, die sagen, ich will morgen nicht arbeiten gehen, ich habe auch irgendeine Störung. Ja, nur weil es die machen, kannst du nicht sagen, die Leute, die wirklich hier ein Problem haben, ja, denen helfe ich auch nicht, weil es ein paar gibt, die hier das Ganze für sich instrumentalisieren. So, aber viele, glaube ich, sind eben so der Meinung, naja, diese Persönlichkeitsstörungen, da könnte man doch einfach psychisch drüber gehen und sagen, ich verhalte mich eben anders. Und ich möchte euch das ganz einfach, ja, euch einladen, macht doch da mal mit, ja, wenn ihr irgendwelche Phobien habt, und ich wette, wenn ihr ehrlich zu euch seid, jeder von euch hat irgendetwas von den Sachen, die ich jetzt nenne, ja, wenn ihr Angst vor Spinnen habt, Angst vor Schlangen, Angst vor der Höhe, dann sagt doch einfach, boah, die Spinne ist da im Fernseher, das ist mir egal, ja, Spinne krabbelt über meine Hand, ist eh nicht giftig, ist mir egal, die Schlange, Gift wurde gezogen, alles gut, Giftzähne, hier geht's nach unten, klar, stelle ich mich in große Höhen, ja, ist überhaupt kein Problem, ich bin ja gesichert, ja, und ihr solltet nicht euer Leben riskieren, dann, wenn ihr sicher seid. Das sind so irrationale Sachen, da sagt man so, nee, da komme ich mit meiner Psyche drüber. Nehmt euch was für euch schwer ist, zum Beispiel eine Sucht, ja, und so, Essen, ja, esst ihr gern ungesunde Sachen, ja, ihr wisst logisch, könnt ganz klar sagen, hey, das ist nicht gesund, dann lasst es einfach für die nächsten 5-6 Jahre, esst einfach nur mehr gesund, wenn das so einfach ist, ja, sagt einfach, okay, ich gehe nicht mehr auf ein Bier oder alles, was ihr irrational findet, ich streite nicht mehr mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, das ist ganz einfach, man denkt sich das einfach so, das ist irrational, und da tut man es einfach nicht mehr, dann funktioniert die menschliche Psyche nicht. Wenn Leute hier wirklich irgendeine Persönlichkeitsstörung haben, dann wird in ihrem Gehirn einfach, werden hier Stoffe ausgeschüttet, die das Ganze in deinem Kopf real machen. Ja, da kannst du dir sagen, hey, ich finde das total unlogisch, aber trotzdem ist das irgendwie für mich real. Also das ist ganz wichtig, dass ihr versteht, und das werdet ihr auch selber mal haben, wenn ihr schlecht drauf seid, wenn ihr Liebeskummer habt oder so, dass ihr sagt, das ist total irrational, aber fühlt euch trotzdem so, das könnt ihr nicht abschalten. Und hier kann es natürlich auch sein, dass Menschen extrem stark leiden, und dann könnten die auch sagen natürlich, hey, ich will sterben. Natürlich muss es hier wieder Indikatoren geben, natürlich muss es hier natürlich wieder irgendwelche Regeln geben, ja, dass das nicht der kleine Max, der jetzt 20 Jahre alt ist und die Freundin hat ihn verlassen und dann töten wir ihn, das kann es natürlich nicht sein. Also es muss irgendwie diagnostizierbar sein, das ist mal das Erste. Das Ganze könnte Leute verhindern, also könnte verhindern, dass Leute, die wirklich einen Selbstmord machen, ja, Dritte schädigen. Es werden meistens Dritte geschädigt, wenn sich Leute irgendwo vor eine U-Bahn oder vor einen Zug werfen, ja, dann hast du schon mal materielle Schäden, das musst du reinigen lassen, das kostet Unsummen, ja, okay, aber der Lokführer, ja, der muss dann in psychische Behandlung, alle Menschen, die das gesehen haben, haben vielleicht ein Problem, und oft reißen diese Täter ja auch andere Menschen mit, und das könnte man vielleicht auch verhindern bei Selbstmördern, dass sich die dann in die Luft sprengen, andere dabei verletzen oder vielleicht sogar töten, und dann könnte man sagen, hey, ihr kommt hier auf einen betreuten Weg, ja, und vielleicht überlegen Sie sich es nochmal anders. Wäre eine Möglichkeit, allerdings muss man sich auch überlegen, die Zahl von Leuten, die dann Selbstmord begehen wollen, könnte natürlich auch stark steigen. Liebe Sturmkreuzer, eure Meinung dazu würde mich super interessieren. Ab in die Kommentare, seid ihr für oder gegen Euthanasie. Wenn ihr da bei vielen Sachen nicht meiner Meinung seid, mir geht es wirklich darum, dass die Leute, die hier einen gewichtigen Einfluss haben, sich wirklich überlegen, wie extrem Menschen leiden, welche panische Angst die haben, wenn sie wissen, okay, mein nächstes halbes Jahr, anderthalb Jahre meines Lebens werden einfach reine Qual begraben in meinem Körper, wie furchtbar das sein muss, das sollte hier auf jeden Fall einen ganz starken Punkt bekommen. So, sonst, liebe Sturmtrotzer, Segel mal straff halten und auf zum Horizont.